Marketing. Ein erfolgreiches Produkt oder eine erfolgreiche Dienstleistung besteht immer aus zwei Dingen. Einerseits aus einer tollen Lösung für ein Problem, das viele Menschen betrifft, und andererseits aus der Bekanntheit des betreffenden Produkts oder der betreffenden Dienstleistung bei denjenigen Leuten, welche das Problem haben. Bekanntheit wird durch Marketing erreicht, weswegen man die Relation oft mit folgender Formel beschreiben kann. P, Produkt, ist gleich I für Innovation plus M, Marketing. Es gibt nichts Schlimmeres als ein innovatives Produkt, welches niemand kennt. Leider vergessen viele Unternehmer dieses Fakt sehr oft. Sie tüfteln teilweise jahrelang an einer perfekten Lösung herum, nur um dann herauszufinden, dass sie niemand kauft. Wenn man jedoch korrekt an das Ganze herangeht und nicht mit der Lösung, sondern mit dem Problem angefangen hat, sollte man sich auch deutlich leichter tun, Kunden dafür zu finden. Falls du dies nicht tust, geht es dir wie vielen anderen auch, welche mich dann fragen, Julian, ich habe XYZ entwickelt oder gebaut, wie kann ich das am besten vermarkten? Die betreffenden Entwickler tun sich hier teilweise sehr schwer, weil sie sich ein paar grundlegende Gedanken zur Lösung und zum eigentlichen Problem nicht gemacht haben. Ein viel besseres Vorgehen, um das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung bekannt zu machen, ist also das folgende. Vom Problem zur Zielgruppe, zu einer optimalen Lösung, zu gutem Marketing, zum schlussendlichen Erfolg. Wenn du nämlich mit einem Problem beginnst, brauchst du nicht sofort an eine Lösung zu denken, sondern kannst dir zuerst überlegen, wer denn alles sonst noch dieses Problem hat. So hast du automatisch auch eine Zielgruppe für deine angebotene Lösung. Das Marketing hierfür sollte dir dann relativ leicht fallen, denn es wird nicht so schwer sein herauszufinden, welche Social-Media-Kanäle die betreffende Zielgruppe nutzt, welche Interessen sie hat und so weiter. Ich möchte dir hier noch drei Geheimwaffen empfehlen, welche vor allem im Blockchain-Bereich interessant sind und welche wir bei 10x teilweise selbst ebenfalls erfolgreich genutzt haben. Erstens, kostenloser Wert. Die machtvollste Methode im Marketing besteht nicht darin, die eigene Firma zu promoten, sondern kostenlosen Wert an Leute zu verteilen. Dies klingt vielleicht komisch, doch sind die Menschen durch Werbung bereits so abgestumpft, dass sie Banner, Pop-ups oder Werbeschaltungen meist unterbewusst ausblenden. Die beste Möglichkeit ist also, gerade in einem so neuen Bereich wie Blockchain, Menschen kostenlos aufzuklären. So baut man seine eigene Marke auf und Leute kaufen ein gutes Produkt von alleine. Wenn du damit beginnst, dann beginne in einer Nische und nicht gleich mit der ganzen Produktpalette. So fällt es dir leichter, dich als Experte zu etablieren. Meiner Ansicht nach ist diese Marketingmethode die einzige nachhaltige und sie ist auch diejenige, auf welche ich mich und meine Unternehmen sehr stark fokussiere. Die zweite Methode, Influencer. In Zeiten, in denen Werbeschaltungen immer teurer werden, kann es extrem lukrativ sein, mit Influencern zusammenzuarbeiten, welche das eigene Produkt oder den eigenen Service auf YouTube, Instagram oder Facebook bewerben. Dies kann über eine Affiliate-Provision im Nachhinein oder durch eine Vorab-Provision vergütet werden. Ich arbeite hier zum Beispiel mit Ledger zusammen und promote als Influencer deren Wallet, die ich selbst auch verwende. Hier ist es natürlich enorm wichtig, sich genau zu überlegen, mit welchen Influencern du zusammenarbeitest. Ich empfehle dir dringend, dir nachhaltig denkende Influencer zu suchen, anstatt auf kurzfristige Abzocker hereinzufallen. Du findest diese Influencer ganz einfach, indem du selbst schaust, wer sich auf Instagram, YouTube oder Facebook über die Blockchain-Technologie so äußert, wie du es auch selbst tun würdest. Falls du ein Produkt oder eine Dienstleistung über unsere Plattform promoten willst und es sich nicht um ein Investmentprodukt handelt, dann kannst du uns gerne dafür kontaktieren unter team@i-unlimited.de. Der dritte Marketing-Trick sind Airdrops. Diese letzte Geheimwaffe eignet sich vor allem für ICO-Marketing, wenn du unter Zeitdruck stehst. Während sich die anderen beiden Methoden eher für den langfristigen Markenaufbau bewährt haben, so muss man manchmal sofort effektive Resultate erzielen. Hat man gerade eine ICO am Laufen und will man dafür kurzfristige Aufmerksamkeit erzeugen, so airdroppt man den eigenen Token an andere, bereits erfolgreiche Projekte. Dies bedeutet, dass man den eigenen Token kostenlos an die bestehenden Tokenholder von Projekten wie 10xp oder anderen sendet. Diese werden auf diese Weise auf den Token aufmerksam, informieren sich über deine ICO und investieren dann eventuell auch ein bisschen selbst. Leider wird diese Variante immer mehr missbraucht. Doch derzeit scheint sie noch hinreichend gut zu funktionieren, wie ich von unserer eigenen Community oft genug höre. Marketing ist also keine Hexerei, solange du es richtig und smart angehst. Versuche bloß nicht das zu machen, was auch alle anderen machen, denn die betreffenden Maßnahmen sind meist überteuert und ineffizient. Schauen wir uns nun die 5 Erfolgscharakteristika eines Unternehmers an.